So, da bin ich jetzt also, der Autor vom Bandscheibenblog, der frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt beschlossen hat, mit seinem neuen Podcast in neue Dimensionen vorzustoßen. Man sollte gar nicht glauben, wie schwer das ist, wenn man jetzt hier vor so einem Mikro sitzt. Übrigens ein ganz einfaches 5-Euro-Mikro aus dem Mediamarkt. Es schaut mich an. Und es ist eigentlich wie beim Anrufbeantworter, man sitzt davor, verhaspelt sich laufend und ja, weiß irgendwie gar nicht mehr, was man sagen soll. Ich habe es beschlossen, einfach weiterzumachen, auch wenn ich mich verhasple, ist egal. Ja, warum mache ich das eigentlich? Also es geht darum, dass, wie viele gemerkt haben, ja ziemlich viele Besucher im Bandscheibenblog sind auf meiner Website, aber irgendwie gar keine Rückmeldungen kommen. Ja, es mag an der Zielgruppe liegen oder an was auch immer. Zumindest ist es so, dass viele im Bandscheibenblog oder auf meiner Website lesen, aber kaum Kommentare kommen. Vielleicht hilft dann ja jetzt mal das gesprochene Wort, da ein bisschen mehr Interaktion reinzubringen, und vielleicht fühlen sich einige durch ja, die Form der Beiträge etwas mehr ermutigt, da auch aktiv am Geschehen teilzunehmen. Ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich diese Seite hier ins Leben gerufen habe? Vor ein paar Jahren hat mich das Bandscheibenschicksal selbst ereilt. Irgendwann tat es einen Riesenschlag und auf einmal hing ich da und nichts ging mehr. Und habe dann natürlich auch, wie alle anderen, die da in irgendeiner Form betroffen sind, im Internet nach sinnvollen Informationen gesucht. Aber wie die meisten festgestellt haben werden, ist das ein ziemliches Durcheinander, auf das man da trifft. Da gibt es kommerzielle Anbieter, die irgendwas verkaufen wollen, was man eigentlich nicht braucht teilweise. Und dann gibt es Seiten mit Informationen, wo man dann zwar was findet, teilweise aber die Informationen überhaupt nicht versteht, weil das Ganze ein bisschen komplex strukturiert ist. Das heißt, viele Fachbegriffe und einfach Fachinformationen. Deswegen habe ich mir eben gedacht, versuche ich die Seite so einfach wie möglich zu gestalten, damit jeder sich die entsprechenden Informationen verschaffen kann, ohne lang nochmal in Suchmaschinen nachzuschlagen, was jetzt das eigentliche Wort oder der eigentliche Begriff wirklich bedeutet. Ja, was könnte man mit so einem Podcast-Bandscheiben-Blog anfangen? Ich habe mir gedacht, dass ich demnächst mal zu meinem behandelnden Orthopäden gehe und ihn darum bitte, dass er mir vielleicht einige Fragen aus erster Orthopädenhand beantwortet, dass ich die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt darum bitte, mir die Frage zu beantworten, warum alles im Gesundheitswesen so teuer wird, was ja mittlerweile fast jeder wissen sollte, aber naja, es war ein Witz. Ja, ich werde einfach mal zu ein paar Fachleuten hingehen und die darum bitten, kleine Interviews mit mir zu führen, beziehungsweise ich mit ihnen, und mal sehen, was dann schlussendlich dabei rauskommt. Ja, das war mein erster Beitrag und die nächsten werden folgen. Bis demnächst. Tschüss. Ach und ja, bevor ich es vergesse, das Geräusch am Anfang war kein Huhn, was gerade geschlachtet wird, sondern ein Adler. Nachdem ich in ein paar anderen Weblogs bzw. Podcasts nachgeschaut habe oder gehört habe, habe ich festgestellt, dass da jeder sein eigenes Jingle hat. Und da muss ich natürlich auch eins haben. Ich bin leider momentan nicht in der Lage, mir schöne Hintergrundmusik selbst zu komponieren. Deswegen habe ich mir einfach den Adlerruf mal ausgeborgt. Ist ein kurzes, prägnantes Jingle und naja, mal sehen, ob ich es behalte. Ich finde es eigentlich ganz gut. Also, tschüss.